warum das bedingungslose Grundeinkommen auch keine Lösung ist. Die zentrale Frage ist ja, wie versorgen wir all die Menschen, die durch die massiven Umwälzungen am Arbeitsmarkt jetzt oder später keine Arbeitsplätze mehr haben? Seit kurzem ist eine seit vielen Jahren immer wieder diskutierte Idee verstärkt in den Fokus geraten, das bedingungslose Grundeinkommen. 1.000 Euro pro Monat für jeden Bürger pro Monat. Der Gedanke ist, dass sich damit all jene auf simple Weise versorgen ließen, die am Arbeitsmarkt nicht gebraucht werden. Eine feste Summe für jeden, völlig unabhängig davon, ob er arbeitet oder was er leistet, das klingt zunächst einmal nach Sozialismus pur. Die Befürworter dieser politischen Idee, darunter der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Götz Werner, argumentieren so: Wer arbeiten gehe, bessere das Grundeinkommen vom ersten Euro an auf. Ein Paketbote verdiene somit mehr als jemand, der gar nicht arbeite, ein Facharbeiter mehr als ein Paketbote, ein Arzt mehr als ein Facharbeiter und so weiter. Der Anspruch der Leistungsgerechtigkeit bliebe also somit erhalten, während jene am unteren Ende des Sozialstaates seltener in Armut leben müssten. Tatsächlich wäre dieses Mammutprojekt finanzierbar. Würde man jedem der rund 82 Millionen Bundesbürger jeden Monat 1.000 Euro zahlen, würde dies pro Jahr fast 1 Billion Euro kosten. Da aber andererseits Hartz IV, Kindergeld und viele andere Transferleistungen wegfielen, wäre das Geld tatsächlich vorhanden. Allerdings nur, sofern das Grundeinkommen auch das umlagefinanzierte Rentensystem ersetzen würde. Die Idee erhält viel Zuspruch von Unternehmern und Managern wie dem DM-Drogeriemarktgründer Götz Werner, der die blütenreiche Utopie einer durchs Grundeinkommen finanzierten Selbstverwirklichung des Einzelnen malt, in der jeder die Freiheit habe, Lebensunternehmer zu werden, oder dem in einem früheren Kapitel erwähnten Siemens-Chef Joe Kaeser, der vermutlich hofft, sich durch ein Grundeinkommen aus der unternehmerischen Verantwortung ziehen zu können. Viele im Land fürchten, wie Kaeser, dass Digitalisierung, Globalisierung, Zusammenlegung von Großbanken, Stellenabbau in der Autobranche und all die anderen beunruhigenden Megatrends dafür sorgen könnten, dass schon bald nicht mehr genügend Arbeit für alle da ist. Aber würde ein solches Konzept auch dem Arbeitsmarkt helfen? Und würde es dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt im Land zu stärken? Meine Antwort auf beide Fragen ist die: Das Gegenteil wäre zu erwarten. Schließlich würde das bedingungslose Grundeinkommen bedeuten, dass das mit der Agenda 2010 eingeführte Prinzip des Förderns und Forderns komplett abgeschafft würde. Wer nicht mehr arbeiten wolle, weil er sich mit den 1.000 Euro zufrieden gäbe, die andere für ihn erwirtschaften, müsste das nicht mehr tun. Wer sich bisher als Altenpfleger verdingt hat, obwohl er eigentlich lieber Influencer oder Instagram-Star geworden wäre, hätte nun plötzlich die Möglichkeit, seinen vielleicht unangenehmen, aber produktiven Job an den Nagel zu hängen, morgens auszuschlafen und sich dann hauptberuflich seiner Leidenschaft zu widmen. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass viele Stellen in unbeliebten Jobs, wie eben der Altenpflege, dann noch deutlich schwieriger zu besetzen wären als schon heute, während die Zahl der Influencer und Instagram-Sternchen spürbar stiege. Dass also, allgemein gesprochen, viele Menschen die ihnen zur Verfügung stehende Zeit lieber zur Selbstverwirklichung nutzen würden, als so produktiv und allgemeinnützig wie möglich. Zudem birgt das simple Konzept der 1.000 Euro pro Person jede Menge Raum für Ungerechtigkeiten. In München sind 1.000 Euro deutlich weniger wert als in der Lausitz. Eine alleinerziehende Mutter braucht mehr staatliche Unterstützung als eine Verheiratete. Ein Arbeitsloser mehr als ein Multimillionär. Ein alter Mensch hat höhere Lebenshaltungskosten zu bewältigen als ein Junger. Ein Kranker mehr als ein Gesunder und so weiter. Die Idee einer Summe, die alle über einen Kamm schert, verstößt aufs schlimmste Weise gegen das Postulat der Bedarfsgerechtigkeit. Und sie verstößt auch noch gegen eine andere Grundregel des Sozialstaates. Die Verteilungsgerechtigkeit, worauf der linksorientierte Sozialforscher Christoph Butterwege hinweist. Wenn jeder Geld vom Staat bekommt Unabhängig davon, ob er es braucht oder nicht, findet keine Umverteilung von Reich zu Arm mehr statt. Richtig finde ich also, dass die SPD als Partei die Idee eines Grundeinkommens grundsätzlich ablehnt. Wer sich mit seiner Arbeit abmüht, lautet das Mantra der Partei, soll die Früchte dieser Mühe tragen dürfen. Und dass die SPD bei dieser Grundeinstellung bleibt, anstatt sich der Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen anzuschließen, ist auch gut so. Bekäme jeder dieses Geld ohne Wenn und Aber, es würde die Wertschätzung für das Gut Arbeit noch weiter sinken lassen, als sie es ohnehin schon ist. Arbeit aber ist ein Menschenrecht. Es ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und gibt dem Einzelnen deutlich mehr Gestaltungskraft als die von DM-Gründer Werner ausgemalte Freiheit, mit all der neu erworbenen freien Zeit ein Lebensunternehmer sein zu können. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft würde das Grundeinkommen deshalb wahrscheinlich nichts tun. Im Gegenteil, es würde vermutlich sogar dazu beitragen, die Spaltung weiter zu treiben. Zwischen jenen, die arbeiten, jenen, die wollen, aber nicht können, und jenen, die gar keine Lust mehr darauf haben, vielleicht deshalb, weil sie sich ohnehin nicht mehr gebraucht fühlen. Trotzdem gärt das Thema weiter, auch in der Partei der Arbeiter. Generalsekretär Lars Klingbeil sah sich Ende 2018 gezwungen, öffentlich und ernsthaft über die Idee des Grundeinkommens zu sprechen, obwohl er dem Vernehmen nach darauf eigentlich gar keine Lust gehabt haben soll. Ernsthafter allerdings wird das Thema bei Grünen und Linken im Bundestag diskutiert. Beide Parteien zeigten sich zuletzt zumindest offen für Modellversuche. Selbst in Teilen der CDU und FDP sieht man es offenbar als Option. Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein heißt es, man werde zumindest darüber diskutieren, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen denkbar sei. Ich sehe das trotz aller doch so offensichtlichen Nachteile anhaltende Interesse an dieser Utopie als Symptom, als sichtbarstes Anzeichen dessen, dass viele Menschen im Land sich fürchten, sich eben angezählt sehen.